Zweiter Auftritt. Der Patriarch, welcher mit allem geistlichen Pomp den einen Kreuzgang heraufkömmt, und die Vorigen. Ich wich ihm lieber aus. Wäre nicht mein Mann. Ein dicker, roter, freundlicher Prälat. Und welcher Prunk! Ihr sollt ihn erst sehen, nach Hofe sich erheben. Itzo kömmt er nur von einem Kranken. Wie sich da nicht Saladin wird schämen müssen. Patriarch, indem er näher kömmt, winkt dem Bruder. Hier? Das ist ja wohl der Tempelherr. Was will er? Weiß nicht. Nun, Herr Ritter, sehr erfreut, den braven jungen Mann zu sehen. Ei noch so gar jung. Nun, mit Gottes Hilfe daraus kann etwas werden. Mehr, ehrwürdiger Herr, wohl schwerlich als schon ist. Und eher noch was weniger. Ich wünsche wenigstens, dass so ein frommer Ritter lange noch der lieben Christenheit, der Sache Gottes, zu Ehe und Frommen blühen und grünen möge. Das wird denn auch nicht fehlen, wenn nur fein die junge Tapferkeit dem reifen Rate des Alters folgen will. Womit wir sonst dem Herrn zu dienen? Mit dem Nämlichen, woran es meiner Jugend fehlt. Mit Rat. Recht gern. Nur ist der Rat auch anzunehmen. Doch blindlings nicht. Wer sagt denn das? Ei, freilich muss niemand die Vernunft, die Gott ihm gab, zu brauchen, unterlassen, wo sie hingehört. Gehört sie aber überall denn hin?